Am Freitag um 20.30 Uhr endet auf diesem Weg ein Amoklauf. 2,5 Stunden lang hat ein junger Mann die bayerische Landeshauptstadt in den Ausnahmezustand versetzt. Als Polizisten den Täter stellen, richtet er seine Pistole gegen sich selbst. Wenige Minuten später sichern Tatort mit der Spuren und untersuchen die Leiche. Der Amokläufer ist der einzige deutsche Mann, David S. Er nannte sich Fahrrad. Noch mit einer Nachtsamstag hören wir die Polizisten der DSG 99 in einem Wohnung am Rampen München des Sitzes. Hier lebt der Alias seit 2 Jahren in seiner Welt. Im Zimmer findet sich eine Italiener bei einem Reisen gesehen, der die Tatsächlich war er ein Mann, der auch wenn dies keine Erklärung ist, verliebte das Gegenteil der Spiel kaum als Form rein elektronischer Tanzmusik. Eine Musik, die abseits der Industrie und der Plattenkonzerne entstanden ist.